Kundgabe 5038. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.01.1951. Wirken des Satans. Ich bin der gute Hirt. Ich will euch ein Zeichen geben, an dem ihr erkennet, wer der ist, der zu euch spricht. Ein Zeichen, das unwiderlegbar ist, auf das ihr auch mein direktes Wirken anerkennet. Doch achten müsstet ihr auf alles, was euch begegnet, denn ich wirke stets im Rahmen des Natürlichen, auf das ihr nicht in Glaubenszwang geratet, es euch jedoch leicht fallen soll, zu glauben. Es ist mein Wille, dass ihr fest in der Überzeugung lebet, die reine Wahrheit zu empfangen. Darum will ich euch helfen, wo dieser Glaube in Gefahr ist, wo Zweifel eurem Herzen entsteigen, wo ihr schwach werdet durch Einfluss des Satans. Er hat wohl große Macht, die sich aber nimmermehr erstreckt auf die meinen, die in meiner Liebe den sichersten Schutz haben, gegen ihn. Seid ihr also mein durch euren Willen und eure Gesinnung, so brauchet ihr ihn nicht mehr zu fürchten. Denn nur über die Unschlüssigen und seine Anhänger hat er Gewalt, so lange, wie sie nicht zu mir rufen, um Hilfe. Wenn ich die meine nicht schützen wollte gegen ihn, dann wäre wahrlich meine Liebe gering oder meine Macht. Sehet um euch und achtet darauf, wie er wirket, wo die Welt vor mich gestellt wird, wo das Verlangen nach der Materie vorherrscht, wo keine Liebe vorhanden ist. Überall dort ist er Herrscher und er verwirrt das Denken der Menschen. Wo aber ersichtlich ist das Streben zu mir, wo ich das Ziel bin, wo die Materie nur noch gering geachtet wird und der Mensch danach trachtet, meinen Willen zu erfüllen, dort ist mein Gebiet. Und dort hat der Satan seine Macht verloren, wenngleich er immer wieder einzubrechen sucht, wie ein Wolf, der mir meine Schafe rauben will. Ich aber bin der gute Hirt. Gedenket dieser meiner Worte. Ich bin der gute Hirt. Glaubet ihr, dass ich meine Schafe meinem Feind überlasse? Glaubet ihr, dass ich zusehe, wie er einbrechen will in den Schafstall, um Verwirrung anzurichten in meiner Herde? Dann wäre ich kein guter Hirt, und ihr müsstet zweifeln an meinem Wort. Selbst die verlorenen Schafe suche ich zurückzugewinnen. Wie viel mehr werde ich die vor dem Feind schützen, die mein sein wollen? Die Macht des Satans ist wohl groß, größer aber als diese ist meine Liebe. Also ist auch seiner Macht eine Grenze gesetzt, weshalb ihr ihn nicht zu fürchten brauchet, die ihr nach meiner Liebe verlanget. Ihr bestimmet selbst durch euer Verlangen euren Herrn, dem ihr angehören wollet. Alles, was ihr begehret und ihm noch angehört, macht euch auch zu seinem Knecht. Strebet ihr aber mich an und mein Reich, dann seid ihr mein und bleibt es bis in alle Ewigkeit. Ansonsten wahrlich, meine Liebe und meine Macht begrenzt wäre, so nicht die meinen darauf bauen könnten, in jeder geistigen und irdischen Not. Ich bin der gute Hirt und lasse mein Leben für meine Schafe. Vergesset dieses Wort nicht, und ihr werdet euch stets von mir behütet wissen und meinen Gegner nicht zu fürchten brauchen. Amen.